اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى، والتقى والعفاف والغنى، والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى، والتقى والعفاف والغنى، والتقى والعفاف والغنى، والتقى والعفاف والغنى، والتقى والعفاف والغنى، والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إني أسألك الهدى، حمزة کو بات سے کریں، والتقى والعفاف والغنى، والتقى والعفاف والغنى. Dieser Dua wird bei Sahih Muslim überliefert und bedeutet: O Allah, ich bitte dich um die Rechtleitung, um Gottesfurcht, um die Rechtschaffenheit. Al-Afaf ist Rechtschaffenheit, Sittlichkeit ist auch die Keuschheit, Enthaltsamkeit. All das ist in der Bedeutung von Al-Afafa enthalten. Wal-Rina, Rina ist die Unbedürftigkeit, etwas nicht brauchen, nicht haben müssen, nicht nötig haben. Das wird auch für den Wohlstand gebraucht. Ich bitte dich um den Wohlstand. Aber in einem anderen Hadith erfahren wir auch, dass Rina, Al-Rina, Rina Nafs, der wahre Wohlstand ist der Wohlstand der Seele, dass man also das Herz befreit hat von Gier. Denn wenn das Herz nicht befreit ist von Gier nach mehr, dann kann ein ganzes Tal von Gold trotzdem noch zu wenig sein und man hat immer noch Hunger und noch Gier nach noch mehr und noch mehr. Wie es in einem anderen Hadith auch heißt, nichts füllt den Mund des Sohnes Adams außer der Staub seines Grabes. Und wenn man so hinter dem Diesseits her ist, dann kann man sich nicht mehr für das Paradies wirklich einsetzen, dafür arbeiten. Denn das ist ein hohes Ort. Alle niederen Beweggründe muss man dabei opfern, muss man einfach weglassen. Wenn man nur für das Diesseits arbeitet, dann arbeitet man immer auf dem niedrigen Niveau und man wird nicht wirklich für das Paradies sich einsetzen können. In dieser Dua bittet man wirklich Allah um alles, was notwendig ist, um in das Paradies eigentlich zu gelangen. Rechtleitung natürlich ist das Erste, was man braucht, aber auf der Rechtleitung und auf den rechten Weg kann man ja auch nur gehen, wenn man Gottesfurcht besitzt. Sonst wird man den Weg ganz schnell wieder verlieren. Und Gottesfurcht kann auch nur der besitzen, der halt Reinlichkeit, und zwar in Herzen und im Wort und in der Tat, in all diesen Dingen, Reinlichkeit, Sittlichkeit, Keuschheit, Enthaltsamkeit, Kontrolle über sich selber üben kann und hat, und Rina, dass er so viel Unbedürftigkeit der Welt gegenüber empfindet, dass er für das Paradies auch wirklich opfern kann.